gestresst und geschwächt, die Geschäfte laufen schlecht. Der Sommer kommt und geht schnell vorbei. Ein echter Grund zum Feiern, wo man sicher sonst nichts gönnt, im herrlichen Monat Mai. Urlaub täte mir gut, doch mein Kreditinstitut. Der Sommer kommt und geht schnell vorbei. Sperrt den Geldautomaten und zieht die Karte ein, im herrlichen Monat Mai. Ich lade euch ein, strömt alle herein. Der Sommer kommt und geht schnell vorbei. Ihr sorgt für die Getränke und ich für den Salat, im herrlichen Monat Mai. Der Fernseher streikt, die Hi-Fi-Anlage schweigt. Der Sommer kommt und geht schnell vorbei. Kommt, lasst uns selbst was singen, der Strom ist abgestellt, im herrlichen Monat Mai. Eine Stimme singt vor, dann alle im Chor. Jeder Ton eine Freude, ein Fest für jedes Ohr. Raus auf den Balkon. Der ganze Wohnblock, welch schöner Sängerlohn. Wer hat Bock auf den Schoß, alles rund auf den Hof? Der Sommer kommt und geht schnell vorbei. Wir tanzen zu den Oldies aus dem Autoradio, im herrlichen Monat Mai. Die Nachbarn sind empört, ihre Nachtruhe gestört. Der Sommer kommt und geht schnell vorbei. Lasst uns noch schnell was singen, gleich kommt die Polizei.